Kapitel 28. Wieder die Zungen der Verleumder. Erstens. Halte dich für noch schlechter und betrachte das Geschwätz im Übrigen als bedeutungslos. Der Herr. Mein Sohn, nimm es nicht so schwer, wenn manche schlecht von dir denken, wenn sie von dir erzählen, was du nicht gern hörst. Du musst selber noch schlechter von dir denken und keinen für schwächer halten als dich selbst. Wenn du ein innerliches Leben führst, wirst du den Worten, die da flüchtig hingeworfen werden, kein Gewicht beimessen. Zweitens. Erwidere alles mit Schweigen. Es ist keine geringe Klugheit, in bösen Tagen zu schweigen und sich nach innen zu mir zu kehren, ohne sich durch ein Menschenurteil verwirren zu lassen. Dein Friede gründe nicht auf dem Geschwätz der Menschen. Ob sie dich gut oder schlecht beurteilen, so bist du deshalb kein anderer Mensch. Wo ist wahrer Friede, wahrer Ruhm? Sind sie nicht in mir allein zu Hause? Drittens. Begehre, niemandem zu gefallen. Wer nicht begehrt, den Menschen zu gefallen und nicht fürchtet, ihnen zu missfallen, genießt einen tiefen Frieden. Aus ungeordneter Liebe und unbegründeter Furcht entspringt alle Unruhe des Herzens und Zerstreuung der Sinne.